Deutschlandfunk. Freistil. Ohne Effekte keine Popmusik. Ob Hall, Verzerrer, Autotune, Tremolo, Wah-Wah, Echo oder Delay. Effekte sind weit mehr als akustischer Zierat. Sie markieren die Stile und Genres, dienen als Zeichen und Bedeutungsträger, sorgen dafür, dass die Fans zwischen Rock'n'Roll und Rock, Funk, Dub, Techno und R&B unterscheiden können. Die Welt der Effekte scheint dabei mit der Welt der Affekte zu korrespondieren. Das Feature fragt nach Kunst und Technik im Klang des Pop und nimmt psychoakustische und emotionale Aspekte ins Visier. Musiker, Produzenten, Sounddesigner, Popwissenschaftler und Fans spekulieren über Rolle und Wirkung der Soundeffekte in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Hören Sie die Wiederholung einer Deutschlandfunkproduktion von 2016. Ich habe mal nachgeguckt, das Wort Effekt heißt auch einfach, dass man etwas erreicht und auch etwas mit Gewinn erreicht. Also das hat schon einen, da wird schon ein neuer Wert hergestellt. Und wenn die alten Werte, die wir da so kennen, Bass, Schlagzeug, Gitarre, von hier ist auch Keyboard-Sounds, Gesang und so weiter, unser Gehirn nicht mehr überraschen oder in Verzückung versetzen, dann geht es los, dass man nach neuen Effekten, neuen Gewinnen, die man da rausholen kann, neuen Erlebnissen, neuen Sensationen, new sensations, sucht. Ja, ich würde schon glauben, dass auch in der Popmusik Effekte mit einem ähnlichen Ziel eingesetzt worden sind, nämlich sozusagen eingeschliffene Wahrnehmungen zu verändern, zu unterbrechen, einem sozusagen neue Ohren aufzusetzen. Weil die Popmusik mit Illusionen spielt. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Klassik setzt sich sehr ernsthaft mit der Musikalität, mit der Musik, mit der Quelle, mit der Aufführung auseinander und Popmusik liebt es, zu verändern, zu variieren und Illusionen zu erzeugen. In der Popmusik gibt es kein Gesetz, das eingehalten werden muss. Man kann alles anders machen. Man kann die Sounds verschieben, man kann die Frequenzen verschieben und man kann eben auch Effekte dazu packen, die das gesamte Klangbild verändern. Soundeffekte. Die Popmusik und ihre Klangkulturen. Feature von Olaf Karnik und Volker Zander. Das erste Beispiel, wo Hall überhaupt bei einer Aufnahme eine Rolle gespielt hat, war 1947. Ein relativ harmloses Instrumentalstück. Helmut Philips, Toningenieur und Autor aus Dortmund. Und da wurde zum ersten Mal mit einem Mikrofon aus einem Nebenraum, aus einem Badezimmer, ein Hall draufgepackt. Das Musikstück ist nichts Besonderes, aber der Effekt war so besonders, dass sich davon über 1 Million Tonträger verkauft haben. Und von dem Moment an waren einfach die Dämme gebrochen, dergestalt, dass jeder versucht hat, das in irgendeiner Form nachzubauen. Dieses Stück kann man von zwei Seiten betrachten. Michael E. Veal, Musikwissenschaftler und Musiker aus New York. Zum einen ist da dieser hallige Sound, eine Art Echo, das in den Tonstudios als Slapback-Echo bezeichnet wird. Das ist ein quick image Das bedeutet nichts anderes als ein kurzes Abbild des Tons, eine kurze Wiederholung des Tons. Man verwendet das, um die musikalische Struktur rhythmisch zu intensivieren. Und so funktioniert es auch hier. Zum anderen, im größeren Rahmen, geht es dabei um eine spezifische Idee. Die alten Blues-, Country- und Rockabilly-Musiker waren Leute vom Land, die sehr vom amerikanischen Geist der Grenzverschiebung nach Westen fasziniert waren. Man setzt sich aufs Pferd und reitet dem großen Unbekannten entgegen. Hall unterstreicht hier die Bedeutung von Raum. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen existierte die Option der westlichen Grenzverschiebung natürlich gar nicht mehr. Trotzdem vermitteln sie dieses Gefühl von Weite. First of all, you have to realize that reverb was a novel sound effect at that time. Zuallererst muss man sich klar machen, dass Hall damals ein neuartiger Soundeffekt war. Und manchmal mögen Leute einfach das Neue. Es war aufregend, hallige Klänge zu hören. Es war ein attraktiver Sound, der den Leuten gefiel. Kann sein, dass es keine komplexere Erklärung gibt. Da diese Musik aber mit der Surfkultur verbunden war, könnte es gut sein, dass Abenteuer auch hier eine Rolle spielte. In diesem Fall allerdings nicht das Abenteuer an Land, sondern auf dem Meer. Und gleitet hinaus in die unendlichen Weiten des Meeres. Man hat einfach am Ergebnis gemerkt, dass das Publikum positiv darauf reagiert. Und dann hat man gleichzeitig auch angefangen, diese Effekte nicht nur dezent zur Soundverbesserung einzusetzen, sondern auch in großem brachialem Stil, indem man auch die Kanäle getauscht hat und Sachen total in Hall hat versinken lassen, um damit gewisse psychedelische Effekte erzielen zu können. For the same reasons that the first few examples were important, because they can imply a sense of distance and expanse. Hall und Echo sind hier aus denselben Gründen wichtig wie bei den anderen Beispielen, weil sie Ferne und Weite vermitteln. Für Ferne steht in diesem Fall der Weltraum. Um 1960 begann die Ära der Raumfahrt. Deshalb war es wichtig, diese Erfahrung auch auf der Ebene von Sound zu veranschaulichen. Aber das Interessante ist, und Joe Meek erwähnt dies ausdrücklich auf der Plattenhülle, dass die Platte auch dazu diente, die akustischen Möglichkeiten des Stereoklangs zu demonstrieren. Einerseits haben wir den Hall-Effekt, der auf den Weltraum verweist, andererseits haben wir die Stereoaufteilung, die auf einen weiteren Raumaspekt abzielt. Es gibt also die horizontale Bewegung und die durch den Hall suggerierte Bewegung von unten nach oben, beziehungsweise von hier nach draußen. Das ist der Beginn einer Ära, wo wir all die neuen Möglichkeiten haben, im Tonstudio Räumlichkeit, einen Klangraum oder eine Klanglandschaft zu realisieren. Und Joe Meek war eines der Genies, einer der großen Visionäre dieser neuen Ära des Songs als Soundscape. Der Aufnahmeprozess. Wann setzt es ein, dass man Lust hat, Effekte zu benutzen? Tobias Levin, Musikproduzent aus Hamburg. 1926 wurden die Hot 5 und Hot 7 Aufnahmen von Louis Armstrong gemacht. Und da wurde über einen Trichter mechanisch auf eine Matrize drauf aufgenommen. Der leiseste war am nächsten an dem Trichter dran. Der lauteste, in diesem Fall Louis Armstrong, stand ganz hinten in der Ecke und hat da gespielt. Ob man das jetzt schon Tonstudio nennen kann, weiß ich nicht. Aber dennoch wurde in dem Moment natürlich mit der Klanglichkeit des Raumes umgegangen und Lautstärken wurden danach abgetastet, in welchen Abständen zu diesem Aufnahmegerät man gespielt hat. Und ja, es ist wirklich die Frage, wo das losgeht, was dann ein Effekt ist. könnte sagen, dass es ein Effekt war, dass Phil Spector so und so viele Schlagzeuge hat übereinander aufnehmen lassen oder so und so viele Bässe. Und was dann entsteht, entspricht dem Chorus-Effekt. Der Effekt besteht darin, der Gewinn entsteht darin, dass wir Menschen leicht verwirrt das genießen, diesen Effekt, den wir jetzt hören, das Ergebnis. Und es unterscheidet sich von etwas. Unterscheidet sich immer von etwas, was vielleicht auch zu einer Norm geworden ist. Mir fällt noch eine Musik an, die in hohem Maße in den 80er Jahren nämlich aus Effektgeräten besteht. Nehmen wir mal so eine wunderschöne Platte wie Avalon von Roxy Music. Da werden nicht nur toll klingende E-Gitarren oder toll klingende Schlagzeuge zum Klingen gebracht, sondern die neueste Produktlinie von Effektgeräten wird zum Klingen gebracht. Auf virtuoseste Art und Weise. Und das zieht sich natürlich auch davor schon jahrzehntelang und auch danach, aber es zieht sich durch die gesamte Popindustrie, durch die gesamte Musikgeschichte durch, dass Effektgeräte zum Klingen gebracht werden. Dass also auch eine Band ankommt und ein Studio relativ souverän sich nach hinten lehnen kann und sagen kann, baut euren Kram mal auf, ihr werdet gleich staunen. Das heißt, diese Effektgeräte selber werden so virtuos bedient und so genau und auch im Frequenzbild, das wir hören, so genau geschichtet und der Musik hinzugefügt, dass man sagen kann, dass die Band auf eine bestimmte Art und Weise eigentlich nur der Erreger dieser Effektgeräte ist. Die Band regt die Effektgeräte zum Klingen an. Und das Know-how von Studios, was diese Effektgeräte verwaltet, macht den Wert der Studios aus. Das Tolle an den Effekten ist eigentlich, dass man eine neue Perspektive bekommt und neu über etwas nachdenken kann. Ich würde denken, das Schlechte an den Effekten ist, dass sie einen verlocken können, zu sagen, man wäre jetzt fertig. Es ist jetzt abgeschlossen. Ich habe diesen Effekt, den ich aus dem und dem Genre kenne, draufgetan. Aber toller ist natürlich, wenn jemand ein bisschen Lebenszeit in etwas investiert, um zu einem Ergebnis zu kommen, was ich bisher nicht kenne. Und der Effekt kann das nicht automatisch machen. Also der Effekt möchte schon, dass man mit ihm in Kommunikation tritt. Also je länger ich den Effekt anschaue, desto intensiver schaut er, sagen wir mal, zurück. Es könnte aber sein, dass es sich lohnen könnte, noch ein bisschen damit weiter rumzuspielen und zu gucken, ob man nun wirklich in irgendein Promised Land gerät, mit dem der Effekt auf irgendeine Art und Weise ja verbunden ist. Es ist der versprochene Bereich eines Landes, das ich noch nicht kenne. Tremolo. Na, man denkt an Wüste. Oder man denkt so an so eine amerikanische Weite. Barbara Morgenstern, Musikerin aus Berlin. Du bist ja in dieses Zeitkorsett gepresst, obwohl es natürlich auch spannend sein kann, dass wenn du versuchst, dagegen zu spielen, dass du das verschiebst, quasi. Also gegen das Timing des Tremolos zu arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Tremolo eher eine Variante der Lautstärke ist. Also laut und leise, laut und leise. Und Vibrato ist wirklich, wenn ich es mir jetzt auf ein Instrument vorstelle, eine Verschiebung der Sinuswellen oder eine Verschiebung der Wellenform, vielleicht eine Verschiebung der Obertöne oder was auch immer da in Schwingung gerät. Bang, bang. My baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. Das Tremolo ist härter. Ich würde eher sagen, beim Vibrato, nämlich wo so ein Flirren entsteht, dass du das Gefühl hast von Breite. Bang, bang. Der Sound wird so fett, so. Klar, es wird ja auch breiter. Ich denke, frequenziell passiert mehr, so. Bang, bang, I used to shoot you down. Mm-mm. ich definiere. Tremolo ist eine Veränderung der Lautstärke und ein Vibrato ist eine Verschiebung der Wellenform. Also ich stelle es mir vor, wenn eine Sinuswelle auf einmal nicht mehr übereinander liegt, sondern sich verschiebt, dann entsteht ein Vibrato. Seinen Weg mit Blicken schreibt, stößt mitten des Wegs auf die Tür, die Grenze heilt. Ich dachte, okay, soll ich dir irgendwie was vormachen? Ich singe mal ein Stück und so. Mir fiel dann auf, klar, bei langen, lauten Tönen habe ich hinten ein Vibrato, aber auch bei leiseren Tönen, die so eine gewisse Länge haben. Ab einer gewissen Länge geht das los. Und ich habe dann auch noch mal ein bisschen im Vorfeld recherchiert jetzt, ne? Wer mir so extrem ins Auge springt, und zum Beispiel Billie Holiday, die charakterisiert man nur an ihrem Stimmvibrato. Also klar, sie hat eine recht hohe, mittige Stimme so, aber sie hat ein unheimlich schnelles Gesangsvibrato. Und das ist wirklich super spannend. Ja. When I look at you, cause you're my thrill. Ich leite hier in Berlin ja einen Chor und dachte, das könnte für einen Chor auch eine absolut spannende Sache sein. Du fängst auf einem geraden Ton und gehst dann ins Vibrato und gehst wieder raus. Toll! When I look at you, cause you're my thrill. Verzerrer. Ist ein bisschen ein billiger Effekt und dafür auch ganz schön. Dirk von Lozo, Sänger und Gitarrist von Tokotronic aus Berlin. Es ist ein Rauschen, aber es ist eben kein kaltes Rauschen, sondern es ist in den meisten Fällen ein warmes Rauschen. Wir haben das wirklich in den ersten 3-4 Alben von Tokotronic ganz exzessiv betrieben, diesen Kontrast herzustellen zwischen eben diesem unverzerrten, twangigen, gerne auch verstimmten, dünnen Gitarren und diesen extrem dicken, lauten Gitarren. Das ist eigentlich auch ein bisschen das Prinzip beim frühen Grunge gewesen. Eigentlich sogar das Prinzip bei Nirvana gewesen, diese leisen Stellen und dann gibt es diese lauten Eruptionen. Und wir haben das natürlich sehr viel parodistischer umgesetzt. Grundsätzlich würde ich sagen, wäre der Affekt gut, weil das ist das, was mit verzerrter Musik immer ausgedrückt werden soll. Und deshalb gab es bei uns eben auch immer diesen Aspekt, dass wenn die Verzerrung antritt, das soll auch immer was bisschen Blödes haben. Also uns war es schon bewusst, dass es ein billiges Stilmittel ist, aber auch durch dieses billige, pubertäre, bisschen bekloppte auch was wahnsinnig Schönes hat. Ja, also Team Trash war eine US-amerikanische Frauen-Hardcore, Post-Hardcore, wie man es auch nennen mag, Band mit eben einem lesbischen Hintergrund. Das fand ich erstmal total interessant, weil es über das rein musikalische eine textliche Bedeutung bekommt oder auch eine gesellschaftspolitische Bedeutung. Und dann gab es die Idee bei uns in der Band, Stücke über andere Bands zu machen. Das fanden wir als Kniff interessant, ne? Eine Meta-Ebene einzuführen. Und dann gibt es das Interesse bei uns als Sound, das gibt es bei vielen Stücken von uns in der frühen Phase, ist eben dieser Kontrast aus dieser cleanen Gitarre, die möglichst schreddelig klingen soll, also eigentlich auch das Gegenteil von maskulinistisch, dünn, verstimmt, bewusst schlecht. Und diesem extrem verzerrten, um jetzt auf den Verzerrer zu kommen, Sound, das war eben dann mittels so einem Big Muff-Verzerrer hergestellt. Und dieser Sound ist interessant, weil dieses Verzerrte immer ein bisschen was Maskulinistisches hat, also so auf gut Deutsch gesagt dicke Eier. Aber dieser Big Move Sound ist wiederum so weich, der implodiert, der macht eigentlich nichts, der geht nicht nach vorne oder er hat nichts Aggressives, sondern die angedeutete Aggressivität oder Größe fällt sofort wieder in sich zusammen. Das ist das Tolle an diesem Sound. Man sollte es natürlich möglichst bekloppt klingen, also der Kontrast. Das war uns natürlich wichtig, dass das möglichst bekloppt klingt. Ein Meister der Verzerrung, Neil Young zum Beispiel, wenn man ein Konzert von Neil Young sieht, hat ja auch was unglaublich Albernes. Und das ist ja auch das Tolle daran. Farmer John, I'm in love with your daughter. Die Instrumente. Als nächstes habe ich noch die TR-909 im Programm, die ja seinerzeit die TR-808 abgelöst hatte. Roger van Lunteren, Rhythmusmaschinenexperte aus Köln. Da hört man schon ganz deutlich, dass der Klang wesentlich aggressiver ist bei dieser Maschine, was auch später für die Technoproduktion nicht mehr wegzudenken war. Das klingt so. Der spezifische Sound von Instrumenten, im Unterschied zu Soundeffekten, die darüber gelegt werden, sondern wie ein Instrument an sich klingt, spielt im Pop eine riesige Rolle. Hans Nieswand, Autor und DJ aus Köln. Es gibt diverse sehr wichtige und sehr zeichenhafte Instrumenten-Sounds. Nehmen wir mal zum Beispiel, es gibt einen Software-Synthesizer heutzutage, der heißt Massive. Und praktisch das gesamte Genre des Dubstep basiert aktuell, oder auch dieser EDM, Electronic Dance Music, basiert auf diesen Mörder-Sounds des Massive-Synthesizers. Und so ist die Geschichte der Popmusik voll von bestimmten Sounds, bestimmter Instrumente. Besondere Bedeutung von Instrumenten-Sounds, also das heißt, wie sie interpretiert werden, was die Leute dann damit verbinden, hängt für mein Empfinden oft damit zusammen, dass Instrumente gegen ihren ursprünglichen Verwendungszweck gebraucht werden. Ja, einmal zum Beispiel Schallplattenspieler, auf denen Schallplatten nicht einfach nur laufen gelassen werden, sondern die rückwärts gedreht werden, wo es Backspins und Scratches und lauter ganz bestimmte Sounds, die auch vollkommen zusammenhängen mit bestimmten Kulturen. Also wenn man zum Beispiel kein Geld hat für Synthesizer, sondern nur für Schallplatten oder Schallplattenspieler, dann macht man sich damit auch die Sounds zu eigen, die man auf eine einzigartige und nicht vorgesehene Weise aus diesem Instrument herausholt. Oder eben zum Beispiel, man könnte fast sagen, fast die gesamte Linie der Firma Roland. Die haben ja Drum Machines gebaut, die als Replikationen von echten Schlagzeugen eigentlich ziemliche Versager waren. Also die 808 oder die 909, die klingen nicht wie ein richtiges Schlagzeug. Aber als dann der richtige Verwendungszweck für sie erkannt wurde, haben sie ganze Genres und Jugendkulturen, House und Techno und so weiter im Prinzip komplett vereinnahmt. Oder die Kultur hat dieses Instrument vereinnahmt. Oder sehr berühmtes Beispiel natürlich auch die Roland 303, die als Bassersatz nutzlos war, aber als trippiges, psychedelisches Freak-Out-Instrument sich dann im Acid-House allergrößter Beliebtheit erfreute. Das Genre Acid, was daraus entstanden ist, ist aber auf eine ganz bewusste Zweckentfremdung dieses Gerätes zurückzuführen, nämlich von einem DJ Pierre mit seiner Band Future. Und Inspiration, Kreation und auch ein gewisser Pioniergeist, neue Schritte zu Wagen haben eben dazu geführt, dass es so entstanden ist. Das hört sich so an. Weiterhin gab es noch andere Instrumente, die für den Bereich Techno House und Acid wie auch Elektro eine hohe Relevanz haben. Das liegt daran, dass diese Geräte leicht verfügbar waren und auch nicht teuer gewesen sind. Die 808 ist sehr bezeichnend gewesen für die Entstehung von Hip-Hop, Elektro und House sowie auch Acid und ist einfach aus diesen Genres gar nicht wegzudenken. Als Beispiel dafür gibt es ein kommerzielles Beispiel, der Riesenhit von Marvin Gaye, Sexual Healing. Da hört man die TR-808 von Roland sehr gut, ganz zu Beginn des Songs. A delay is a primarily rhythmic device that allows you to repeat a sonic gesture. Ein Delay ist in erster Linie ein rhythmisches Gerät, das einem ermöglicht, eine Klangfigur zu wiederholen. Michael E. Veal, Musikwissenschaftler und Musiker aus New York. Now, und man kann die Intervalle zwischen den Wiederholungen des Klangs festlegen. Im Grunde ist ein Echo nichts anderes. Man könnte sagen, dass die Delay-Technologie dazu verwendet wird, einen Echo-Effekt zu erzeugen. Delay ist definitiv mein Lieblingseffekt. Geddes Gangres, Musiker bei Sana Raw aus Los Angeles. Ich bin ein ziemlicher Delay-Junkie und besitze eine schöne Sammlung unterschiedlichster Delays. Tape-Delays, analoge Geräte und natürlich auch digitale Delays. Wenn ich beim Musikmachen Delays einsetze, dann ist das wie mit Zeit und Raum zu spielen. Denn im Verklingen verändert ein Delay meistens das Timbre des Klangs. Es klingt fast wie ein Hall-Effekt, wenn man einen Sound hört, der dann später mit einem anderen Timbre zurückkommt. Das ist insbesondere typisch für analoge Geräte. Auf diese Weise kann man den Raum gestalten und natürlich auch die Zeit. Für mich ist der Delay-Effekt ein psychedelischer Sound. Es ist, als würde man in einen Canyon rufen. Einen Sound zu spielen und zu hören, wie er zurückkommt, dann darüber zu spielen und nochmal darauf zu reagieren, all das hat weniger mit Emotionen zu tun. Es ist eher ein Geisteszustand, ein erweiterter Geisteszustand. It's not so much an emotion, so much as it's just like a mind state, an expanded mind state. Wahrscheinlich habe ich diese Assoziation auch deshalb, weil die Anfänge des Delays in der Rockmusik auf die psychedelische Ära zurückgehen. Gitarren, die mit Hilfe von Delays, Flangern und anderen Effektgeräten eben diesen wirbelnden, sprühenden Sound hervorbrachten, der psychedelisch ist. Es packt deinen Geist und fordert dein Gehirn heraus, dem, was es hört, einen Sinn zu geben. Denn mit einem Delay kann man Sounds hervorbringen, die es ohne dieses Gerät gar nicht gäbe. Because you can do things with the delay, make sounds with the delay that would be physically impossible to make without them. In der Zeit, in der Krautrock und Dub-Reggae und solche Sachen groß werden, trifft es auf eine Zuhörerschaft, die eben auch mit Hörgewohnheiten experimentiert. Zum Beispiel durch den Einsatz von irgendwelchen psychedelischen Substanzen, die das Bewusstsein und damit eben auch die Hörerfahrung verändern. Helmut Philips, Toningenieur und Autor aus Dortmund. Dann trifft das aufeinander. Ungewohnte Klangbilder auf ungewohnte Hörsituationen. Und da das Ganze sehr en vogue und modern war und Lifestyle war, hat sich das von alleine dann hochgespielt. Wobei im Dub-Reggae nochmal eine Ausnahme ist, da ist der Effekt einfach eingesetzt worden, um den Remix vom Originalmix zu unterscheiden. Und dafür hat man Effekte genommen. Die Geburt der Dub-Musik. Versions. Versionen von populären Stücken, die man bei Soundsystem-Partys spielt und die sich vom Original unterscheiden. Die Produzenten haben Delay verwendet, aber auch Hall, Phaser, Flanger und andere Effektgeräte, um den Klang der Instrumente zu verändern, um einen und demselben Rhythmus-Track einen neuen Anstrich zu geben. Es war einfach leichter, bestehende Stücke soundtechnisch zu verändern, anstatt eine Band das Stück im Studio nochmal aufnehmen zu lassen. So konnte man Geld sparen. Man nahm ein und denselben Rhythmus-Track und fertigte 5, 10, 15, 20 Dub-Versionen davon an. Jede davon klang anders und betonte unterschiedliche Sachen. Allein schon durch die Veränderung der Verzögerungszeit beim Einsatz des Delays ergaben sich neue rhythmische Bewegungen innerhalb desselben Rhythmus-Tracks. Basic Rhythm Tracks. Filter. Grundsätzlich gibt es drei Arten von Filtern, die sich darin unterscheiden, dass der eine die hohen Frequenzen aus dem Sound wegnimmt, ihn also dumpfer macht. Das ist der sogenannte Low-Pass-Filter. FX Randomitz, Musikproduzent und Software-Experte aus Köln. Dann gibt es den High-Pass-Filter, der genau das Umgekehrte macht, sodass man am Ende nur noch die ganz oberen Spitzen hört. Und dann gibt es eine Kombination aus beidem, das ist der Bandpass-Filter, der ein bestimmtes Frequenzspektrum betont. Das heißt, man kann mit dem Bandpassfilter ganz bestimmte Elemente aus dem Klang herausfiltern. Was King Tubby wohl offensichtlich in erster Linie machte mit diesem Effekt, war, ihn mit einer Wellenform zu manipulieren, die den Filter automatisch in einer sehr statischen Frequenz immer wieder öffnete und schloss. Und dadurch ergibt sich eigentlich auch das, was schon so ein bisschen in Richtung Wawa-Effekt geht, nur da er einen High-Pass-Filter verwendet hat, hatte man eben eine ganz andere Charakteristik und er legte das in erster Linie auf Instrumente, die ohnehin hochfrequent sind, wie zum Beispiel die Hi-Hat von einem Schlagzeug, und erzielte dadurch eben halt einen Effekt, den man nachvollziehen kann und den man eben sehr gut auch raushören kann. Und deswegen wurde das wahrscheinlich auch zu so einer Charakteristik von ihm. Dramaturgische Funktion ist eigentlich ja sehr offensichtlich. Es geht in erster Linie darum, Spannung zu erzeugen. Also es ist ganz klar, das ist ja nicht nur in der Musik so, sobald man etwas wegnimmt, sobald man Elemente versteckt, steigert sich die Spannung, weil eben Dinge nicht mehr wahrnehmbar sind, die vorher wahrnehmbar waren. Und man sie nicht nur vermisst, sondern man sie gerne wiederholen will. Und da man einen Filter ja sehr langsam immer weiter schließen kann, oder im Fall eines High-Pass-Filters würde man sagen öffnen kann, erzeugt das eine immense Spannung. Und gerade in der Hausmusik wurde das bis zum Exzess betrieben. Über Minuten wurde dann teilweise das Frequenzspektrum geschlossen und die Leute fieberten nur darauf hin, dass quasi der Höhepunkt kommt, wo es auf einen Schlag wieder geöffnet wird und alles wieder da ist und sie wieder die volle Musik hören konnten. Baba-Effekt ist ganz klar auch ein Filter. Das war ja ein Pedal, das in erster Linie Gitarristen nutzten. Und mit diesem Pedal konnten sie das tun, was ein Synthesizer-Spieler mit den Händen tat, nämlich den Parameter, den Filter öffnen und wieder schließen, während sie spielen. Da sie das aber mit dem Fuß taten, wurde da sehr schnell eine rhythmische Geschichte draus. Und das ist dann letztlich der typische Wah-Wah-Sound, dass man im Rhythmus dessen, was man auf der Gitarre spielt, dann eben auch den Filter schließt und wieder öffnet. Zusätzlich haben die Wah-Wah-Pedale auch eine Charakteristik, das heißt, sie betonen bestimmte Spektren im Klang so, dass sie dem nahe kommen, was wir mit unserer Mundhöhle machen beim Sprechen oder beim Singen, weshalb der Effekt dann eben auch Wah-Wah heißt. Loudness. Bei Loudness War spricht man häufig von so einem Wurstfaktor. Nick Ruth, Musikwissenschaftler aus Würzburg. Also wenn man sich ein Musikstück vorstellt wie ein Wellendiagramm, da gibt es dann eben immer lautstärketechnische Peaks, Höhen und eben auch leisere Stellen. Und das Ganze sieht dann eben nach Wellen aus, wellenförmig, wenn man sich so eine Wave-Datei mal bildlich vorstellt. Und was eben bei Kompression passiert, also wenn wir beim Mastering einen Kompressor oder einen Limiter ansetzen, dann werden eben die höchsten Stellen oder die lautesten Stellen angepasst und die leisesten Stellen werden da eben angehoben. Das bedeutet, wir haben nicht mehr so eine Wellenform, sondern eben eher einen balkenartigen Verlauf, einen ja, wurstigen Verlauf. Im Ablauf von einer Musikproduktion ist Mastering ursprünglich so der letzte Schritt gewesen. Das Mastering war eigentlich der Moment, in dem die CD oder der Tonträger am Ende bereitgestellt wurde. Und eben das Erstellen dieses Masterbandes oder des Glasmasters eben bei der CD, dieser Schritt wurde eben eigentlich immer als Mastering bezeichnet. Und im Pre-Mastering, was heute so normalerweise im Sprachgebrauch als Mastering bezeichnet wird, da wurden letztendlich die Musikstücke lautstärketechnisch angepasst, optimiert. Die CD als Ganzes wurde lautstärketechnisch angepasst. Und mittlerweile ist dieses Abmischen am Ende von ja, der Lautstärke letzten Endes ist fast ein eigener Berufszweig geworden. Es gibt mittlerweile Tontechniker, die sich genau auf dieses Mastering spezialisiert haben, sogenannte Mastering Engineers. Let's get it started. Ha! Let's get it started in here. Let's get it started. Ha! Let's get it started. Es wird eine Lautness erzeugt, indem sozusagen die leisesten Stellen einer Produktion angehoben werden und an die lautesten Stellen angepasst werden, sodass, wenn wir ein Musikstück hören, das Gefühl haben, dass das die ganze Zeit sehr laut ist, sehr präsent ist und es eben keine leisen, abfallenden Passagen sind. Das heißt, wenn man sich irgendwie eine MP3-Playlist erstellt oder eine Radiosendung hört, möchte man eben konsequent alles gut auf seinem Abspielgerät hören können. Die subjektive Lautheit, die wird eben dadurch beeinflusst, dass eben die Musik komprimiert wird. Also gerade bei der Californication von den Red Hot Chili Peppers ist es natürlich sehr spannend, dass da die Publikumsreaktionen, also von den Fans waren, dass sie dieses Album gehört haben und immer wieder gesagt haben, das klingt irgendwie verzerrt, das kratzt immer, wenn man das eben mal lauter auf der Hi-Fi-Anlage aufdreht und klingt eben einfach nicht gut. Das war noch so ein bisschen undifferenziert und daraufhin haben sich eben auch Fachjournalisten hauptsächlich gemeldet und eben gesagt, naja, das liegt eben an einer zu starken Kompression, die da gefahren wurde. Im Mastering-Prozess wurde da eben ja, dem Loudness-War entsprechend viel Loudness produziert. Und so kam es eben, dass es eben etwas schlechter klingt. Also aus einer audiophilen Perspektive mag das ja sehr unverständlich sein, warum eben die meisten Musikproduktionen so eine Loudness-Version fahren. Aber letzten Endes muss man sich fragen, für wen wird denn die Popmusik gemacht? Für wen wird das neue Lana Del Rey-Album produziert? Und das ist nun mal hauptsächlich für die Kids, für die Jugendlichen, die die Musik eben auf ihren mobilen Endgeräten sich anhören. Und dafür ist es eben wichtig, dass eben die Musik konsequent laut ist, damit man nicht nachregulieren muss, damit eben auch über die kleinen Lautsprecherboxen alles und jeder Teil von der Musik gut ankommt. In anderen Musikgenres oder in audiophileren Musikgenres, da gibt es auch Gegenentwicklungen und richtiggehend Petitionen, die einfordern, dass eben wieder mehr Dynamik in der Musik auftaucht und weniger Lautness produziert wird. Da, da, da. Autotune. Da, da, da. Autotune ist ein digitaler Effekt, im Grunde eine Soundtechnologie, die seit den Nullerjahren häufig benutzt wurde, ursprünglich gedacht, um Sängerinnen und Sänger tonal gerade zu ziehen, also dass man nicht hört, dass sie einen Ton zum Beispiel nicht treffen. Klaus Walter, Musikjournalist und Autor aus Frankfurt. Autotune ist also eigentlich eine Fehlerkorrektur-Technologie. Wenn also ein Sänger oder eine Sängerin sich versungen hat, dann war das mit diesem Effekt leicht wieder hinzukriegen. Nebeneffekt auch eine gewisse Demokratisierung, wenn man so will, oder Traditionalisten würden wahrscheinlich sagen, eine Vortäuschung falscher Tatsachen. Das heißt also auch ich und du und wer auch immer kann dann mit Hilfe dieser Technologie mehr oder weniger fehlerfrei singen. Das heißt, die Kunst der begnadeten Sänger und Sängerinnen wird ein bisschen entwertet, wenn plötzlich alle das können mit Hilfe dieser Technologie. Irgendwann hat sich das allerdings verselbstständigt und Autotune ist so ab Anfang, Mitte der Nullerjahre als Effekt auf der Stimme überall aufgetaucht, vor allem zuerst im Hip-Hop und im R&B. Und dieser Effekt hat dann im Grunde eine neue Art zu singen auch mit kreiert, also dieses summende Geräusch, was auf der Stimme lag, und wurde dann innerhalb kürzester Zeit extrem populär. Diese Geschichte mit der maskierten Stimme und mit der Stimmmaskerade hat, glaube ich, mehrere Aspekte. Einmal die technologische Möglichkeit, es geht, also machen wir es. Schönes, ähnliches Beispiel ist Photoshop, die Manipulation von Fotos. Das kann im Grunde heutzutage auch jede und jeder und es wird getan und es wird genutzt, exzessiv. Das ist der eine Aspekt. Und dann diese ganz kindliche Freude an der Verkleidung. Also ich kann meine Stimme verkleiden, ich kann mich maskieren, ich kann meine Stimme maskieren. Das ist natürlich in der heutigen Zeit eine sehr reizvolle Geschichte. Wir nehmen im Internet alle möglichen Identitäten an und legen sie wieder ab und schlüpfen in neue Identitäten. Und dabei ist Autotune natürlich sehr hilfreich. In dem Zusammenhang ist auch interessant zu sehen, dass Autotune immer auch gerne benutzt wird von Künstlerinnen und Künstlern, deren geschlechtliche Identität nicht so ganz eindeutig ist, um diese sexuelle Uneindeutigkeit und Vielseitigkeit sozusagen künstlerisch zu unterstützen. Ich denke an Künstlerinnen wie Planning to Rock alias Jam Rostron, ursprünglich geboren als Janine Rostron in Großbritannien, maskiert sich auf der Bühne tatsächlich mit diversen Maskeraden, sodass man ihr Gesicht nicht erkennen kann oder sein Gesicht, und maskiert auch die Stimme. Die Stimme bleibt geschlechtlich uneindeutig und das findet man bei vielen Künstlerinnen und Künstlern Es ist auffällig, dass gerade bei LGBT-Individuen, also bei Lesben, Schwulen und Trans-Leuten, auch der Autotune-Effekt immer wieder in so eine Richtung eingesetzt wird. In the night I hear him talk, the coldest story ever told. Somewhere far along this road he lost his soul to a woman so heartless. Autotune ist ja eine Optimierungstechnologie, also man kann mit Autotune Fehler ausmerzen und sich verbessern in gewisser Weise. Und insofern ist Autotune in unserer Zeit der Selbstoptimierung, glaube ich, ein sprechendes oder ein singendes, wenn man so will, Symptom. Die Affekte. Das ist dann eben auch sowas wie Standardisierungs- und Optimierungstendenzen gibt heutzutage. Das hat vermutlich mit dem sehr unangenehmen Umstand zu tun, dass wir aus dieser ganzen Überschreitungen unserer Grenzen der Haut eben fast nur in einer technischen Logik der Überbietung denken können. Wir sind so eingeschossen auf dieses Optimierungs- und Versionierungsdenken, dass wir selbst in diesen sehr intimen Beziehungen zwischen Technologien und unserer Physiologie schnell auf so einer Steigerungslogik landen. Ich würde sagen, das ist fast das Uninteressanteste an technologischen Erweiterungen, ist, wenn sie dann dazu dienen, irgendwas, was eh schon normalisiert ist und standardisiert ist, halt noch besser zu standardisieren. So wie beim Autotuning, also das ist eine langweiligere Anwendung von Technologien, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Karin Harasser, Kulturwissenschaftlerin aus Linz. Würde ich vielleicht die Grundtendenz beschreiben. Das ist ein Versuch, sozusagen aus den Beschränkungen der Haut rauszukommen. Und auf Englisch gibt es das schöne Wort to sound out the position. Also da geht es sehr häufig darum, sozusagen einen Ort in der Welt zu finden durch Resonanzphänomene. Bei Gilles Deleuze und Felix Guattari in 1000 Plateaus gibt es das berühmte Kapitel zum Ritornell, wo es darum geht, sozusagen Sound erzeugen, ist eigentlich Ausloten von Territorium. Also wie ein Kind, das im Dunkeln singt. Das will eigentlich sich positionieren in einem Raum, der schwer zu erfassen ist. Und auf die Art und Weise würde ich ganz gerne auch musikalische Technologien zur Sounderzeugung verstehen, als Experimente im Ausloten einer Beziehung zur Welt. Sagen, hat die Popmusik in ihren besten Momenten was Ähnliches erreicht. Ganz sicher mit übersteuerten Gitarrenklängen oder diesem massiven Einsatz von elektronischen Klängen, die noch nie gehört worden sind. Und das dann noch in Kombination mit Körpertechniken, also mit dem Tanzen, mit Drogenerfahrungen, da kommt man, glaube ich, schon in die Nähe dessen, was Gilles Deleuze als Affekt verstanden hat. Also einen anderen Begriff, der im Umfeld bei Gilles Deleuze auftaucht, ist die Intensität. Also der Affekt, der einen sozusagen in die Grenze des Gewohnten bringt und besonders intensive Wahrnehmungen zulässt und damit eben das Subjekt reformiert. Und ich würde sagen, ja, die Popmusik in ihren besten Momenten schafft sie das. So ein bisschen relativieren wollen, weil es natürlich in der Popmusik auch aufgrund der kommerziellen Rahmenbedingungen so einen Innovationsdruck gibt. Das heißt, einiges an Effekten, würde ich sagen, geht eher in Richtung Effekte-Hascherei, dass man einfach so den neuesten Sound auf den Markt bringt, um sozusagen die Frühjahrsmode zu bedienen. Also das wäre die kleine Einschränkung des Untergesetzen des Marktes, das Neue, so ein Innovationsmotor ist, der manchmal auch ganz schön langweilig werden kann. Also wenn es sozusagen nur noch darum geht, irgendwie was draufzusetzen oder irgendeine minimale Veränderung einzuführen, nur damit es was Neues ist. Soundeffekte sind heute Bestandteil des allgemeinen Produktionsstils von Musik. Sie sind nicht mehr so neu und ungewöhnlich wie noch in den 70er oder 60er Jahren. Sie sind einfach Teil des Werkzeugkastens, aus dem sich Produzenten und Toningenieure heute bedienen. In der digitalen Welt wird heute natürlich auch, weil es so vieles gibt und so viel Erfahrung auch inzwischen über die Jahre damit gibt, schon in erster Linie Analoges emuliert und simuliert. Was allerdings das Ganze einen Schritt weitergehen lässt, ist, dass unendliche Kombinationen daraus möglich sind und die Effekte sich gegenseitig beeinflussen können und sie vor allem auch ganz anders ineinander greifen und miteinander verwoben werden und dadurch im Prinzip wieder neue Effektarten entstehen. Die interessante Frage ist eigentlich, was wäre denn der reine Klang? Dass wir jetzt von so einer Trennung von Effekt und Musik oder Effekt und Ton reden, das ist eigentlich eine völlig moderne Unterscheidung. Und sobald man in die Zeit vor der Standardisierung von Klang zurückgeht, also im 17. Jahrhundert, gilt das eigentlich nicht mehr. Also ich würde sagen, in der Barock- und Renaissance-Musik gibt es keinen Unterschied zwischen Effekt und Ton, sondern alles zielt ja auf Effekt ab. Und der reine Ton ist nicht das Ideal, nicht das, was bestimmend ist fürs Musizieren. Soundeffekte. Die Popmusik und ihre Klangkulturen. Feature von Olaf Karnik und Volker Zander. Es sprachen Rabea Würwig und Glenn Goltz. Ton und Technik Hendrik Manok und Hanna Steger. Regie Hanna Georgi. Redaktion Tina Klopp. Produktion Deutschlandfunk 2016. Das war die Wiederholung einer Deutschlandfunkproduktion von 2016. Nächste Woche in Freistil Alice im Wunderland. Vom Gastarbeiter zum Gangster-Rap von Manuel Gogos.